erst die Stadtbahn ran, ziehen die Pippis auf das Land. Wir bauen nicht auf, wir schlagen kaputt, wo wir mal waren, ist nur noch Schutt. Und nun was wieder, was dich noch stört, tu endlich alles, was dich nicht gehört. Pippis gehen zu Demonstration, haben wir unseren Schottland schon. Haben wir erst die Stadt verbrannt, ziehen die Hippies auf das Land.